You're wrong. Unvergessen natürlich, damit begann eigentlich alles. Also meine Berufssängerin-Laufbahn mit meiner ersten Nacht am Meer. Das war im Juli 1966. Ich werde es niemals vergessen, weil ich eigentlich ein anderes Lied zu diesem Liederfestival in Rostock-Marienehe singen sollte, nämlich Ein schöner Tag. Und dann 3 Tage vorher bekam ich die Noten von Gerhard Siepholz und Wolfgang Brandenstein für das schöne Lied und der Direktor der Gastspieldirektion sagt, Regina, das Lied musst du singen. Ja, ich habe es gesungen, ich habe es geschafft und habe gewonnen. Deswegen unvergessen für mich das schöne Lied, die erste Nacht am Meer. Die 1. Die erste Nacht am Meer vergess ich nie. Der Wind trug von irgendwoher eine zärtliche Melodie. Sein wir hier Sonnabendnachmittag auf DDR 1. Gleich das Neueste vom Tag aus unserer Nachrichtenredaktion. Dann geht es weiter mit Regina Toss. Nimm das Lied als Souvenir. Nachrichten. In eigener Sache gehen wir in den heutigen Tag mit einem Werbespot. Wir zahlen nicht für eure Kriege. Tageszeitung Junge Welt. Wir berichten anders. Tageszeitung Junge Welt. Jetzt am Kiosk. Ja, die Junge Welt, die Tageszeitung aus Berlin. Ich sprach gestern mit einem Redakteur, kommenden Dienstag. Finden die Leser der Jungen Welt Erwähnung dieser Nachrichten und unserer Sender Radio Marabu sowie DDR 1. Tatsächlich waren wir die einzigen Wellen, die diesen Werbespot gespielt haben. Das ist umso interessanter, da ich vor über 10 Jahren Werbespots für die Junge Welt produziert habe. Diese trugen den Slogan, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Wurden ausgestrahlt auf den RBB-Wellen, Radio 1 und Fritz sowie auf Motor FM. Millionen Menschen in Berlin, Brandenburg haben diese damals auf UKW gehört. Heute undenkbar, was mich ein weiteres Mal veranlasst, auf die Diskursverengung der letzten Jahre und Jahrzehnte hinzuweisen. Sonnabend, der 4. Juni 2022. Die ARD schreibt, Russland spricht davon, wichtige Ziele erreicht zu haben und will seine Invasion fortsetzen. Aus dem Donbass werden erneut schwere Gefechte gemeldet. Die Ukraine will nach Worten ihres Chefunterhändlers erst bei einer stärkeren Position im Krieg gegen Russland an den Verhandlungstisch zurückkehren. Zelensky will erst wieder verhandeln, wenn russische Truppen sich wenigstens auf die Grenzen von vor dem 24. Februar zurückziehen. Er will auch mit Kreml-Chef Putin direkt sprechen, was Russland bislang ablehnt. Passend dazu eine Meldung aus der Telegram-Gruppe Roter Oktober. Jeden Morgen versammeln sich vor dem Bürgeramt in Melitopol ukrainische Bürger, um die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Fotos für den neuen Pass kann man direkt nebenan machen. Aktuell können russische Pässe nur in Melitopol beantragt werden. Aus dem gesamten Gebiet Saporosche kommen die Menschen. Mehrere tausend Anträge wurden bereits eingereicht. Durch das vereinfachte Verfahren kann man den neuen Pass schon nach 3 Monaten erhalten. Russland verstärkt seine Truppen im Osten der Ukraine. Kiew glaubt an ein Kriegsende in 2 bis 6 Monaten. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak meint, am Ende hänge es davon ab, wie sich die Stimmung in den Gesellschaften Europas, der Ukraine und Russlands verändere. Ein potenzielles Hineinziehen Europas in diesen Krieg. Die ARD kommentiert nicht, sie sekundiert, wirkt auf mich wie eine Pressesprecherin der ukrainischen Seite. Mit Journalismus hat das, wenn Sie mich fragen, wenig zu tun. Als Pointe dazu ein Zitat des ukrainischen Präsidenten Zelensky: Die Ukrainer glauben an den Sieg. Russia Today rechnet vor, der französische Präsident Macron hat innerhalb von 6 Monaten mindestens 100-Stunden-Telefonat mit Putin verübt. Wenn das nicht der Anfang einer tiefen Männerfreundschaft wird, er wird zitiert. Man darf Russland nicht demütigen. Wenn die Kämpfe eines Tages aufhören, können wir den Weg für einen Ausweg aus der Krise durch Diplomatie ebnen. Ich bin überzeugt, dass Frankreich eine Rolle als Vermittler spielen muss. 3 Explosionen gab es in den Außenbezirken von Cherson. RIA Novosti berichtet. Weitere Ladungen humanitärer Hilfe aus Russland sind in der Region Charkow eingetroffen. Ein Zivilist wurde in der Volksrepublik Donetsk getötet. Die russische Botschaft verlange von den USA eine detaillierte Erklärung, da die russischen Hubschrauber MI-17 ohne Wissen und Zustimmung Russlands als Exportland an die Ukraine weitergegeben wurden, so das russische Außenministerium. Russland hatte diese einst für Afghanistan an die USA geliefert. Es geht um 4 Hubschrauber. 2 Menschen kommen bei einer Sprengstoffexplosion in Mariupol ums Leben. Der Chef der Luhansker Volksrepublik Pasechnik. US-Raketenwerfer könnten von der Ukraine für einen massiven Beschuss der Luhansker Volksrepublik eingesetzt werden. Das gegenüber TASS. Zitat: Seit 8 Jahren töten die ukrainischen Streitkräfte mit finanzieller und militärischer Unterstützung der Vereinigten Staaten die Bewohner der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk und zerstören die Infrastruktur der Region. Kiew kann die neuen, leistungsstarken US-Raketenwerfer auf die gleiche Weise für den massiven zerstörerischen Beschuss unserer Gebiete einsetzen. Wir können sagen, dass das Pentagon dies bereits öffentlich erklärt hat. Solche Äußerungen des Pentagons bereiten uns durchaus ernsthafte Sorgen. Wir werden verstärkte Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass Kiew diese Waffen nicht einsetzt. Die Europäische Union erkennt, laut dem Chef der Außenpolitik Josep Borrell, die Ausstellung russischer Pässe für die Einwohner von Cherson und Saporosche nicht an. Das erinnert mich an eine Begebenheit aus dem Jahr 1989. Damals erschien in Bayern ein Schulbuch, in dem zu lesen war, dass die polnische Stadt Szczecin derzeit unter polnischer Kontrolle stand. Aus der Geschichte für die Gegenwart lernen. Einer TASS-Meldung zufolge vertrete der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Ansicht, dass sich der Westen mit Russland arrangieren müsse, um die Spannungen in der Welt zu verringern. Zitat: Sie sind technologisch stark und so weiter, Atommacht, Frankreich, Deutschland ist stark. Lassen Sie sich loslösen, schließen Sie ein Abkommen mit Russland, Russland ist dazu bereit und schaffen Sie hier das stärkste Zentrum. China, die Europäische Union, zusammen mit Russland, den USA und Amerika. Nein, das können Sie nicht, sowohl aus objektiven als auch subjektiven Gründen. Die weißrussische Nachrichtenagentur Belta zitiert den Präsidenten Weißrusslands. Zu Staaten wie Litauen und Lettland behauptet Lukaschenko, sie schießen sich nicht nur in den Fuß, sie haben sich bereits in den Kopf geschossen. Aber auch, wir sind bereit, den Amerikanern bei der Lieferung von Babynahrung zu helfen. Wir haben gute Milch, gute Fleischprodukte für Kinder, Konserven, Milchnahrung und andere Dinge. Wenn Sie wollen, können wir morgen mit den Lieferungen beginnen. Bleiben wir gleich im Baltikum. Die PA berichtet, die Regierungskoalition in Estland ist zerbrochen. Moskau und Luhansk werden zu Partnerstädten. Die EU beschließt ihr sechstes Sanktionspaket gegen Russland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gab bei der Haushaltsdebatte im Bundestag der Überzeugung Ausdruck, dass Russland wirtschaftlich bald am Ende zu sein. Er äußerte, es fehlen Sicherheitsupdates für die Flugzeuge, mit der Konsequenz, dass die Flugzeuge bald am Boden bleiben. Die Zeit arbeitet nicht für Russland, sie arbeitet gegen Russland. Mit Blick auf Putin versichert Habeck, er kann das nicht mehr lange durchhalten. Eine gewagte Prognose, wenn Sie mich fragen. Russland ist das einzige Land der Welt, das bei allen wichtigen Rohstoffen autark ist und sich selbst versorgen kann. Der russische Rubel steht mittlerweile gegenüber Dollar und Euro stärker da als vor Kriegsbeginn. Knapp werden könnte Sprit bei uns in Deutschland. Dazu äußerte sich vor wenigen Tagen Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur. Habeck meint, dass die deutsche Bevölkerung über hohe Energiepreise den Druck auf Putin hochhalte. Er sagte nicht dazu, dass dies keineswegs auf freiwilliger Basis geschieht, sondern dass den Bürgern die hohe Inflation durch die Sanktionspolitik der Bundesregierung aufgezwungen wird. Wirtschaftliche Kompetenz ordne ich anders ein. Ein Kinderbuch von Habeck las ich nie. Die Energiekrise kommentiert hat auch Wladimir Putin. In einem Interview. Putin betone, dass der Westen unqualifizierte Energieempfehlungen abgegeben habe, einschließlich der Überschätzung des Potenzials alternativer Energien und dem Umstand, die Bedeutung traditioneller Energiequellen wie Kohlenwasserstoffe unterschätzt zu haben. Außerdem hätten die Banken die Kreditvergabe für Projekte im Energiebereich eingestellt, ebenso wie die Versicherungsgesellschaften die Haftungsübernahme von Geschäften verweigert hätten. Beides habe zu einem Investitionsstau im globalen Energiesektor und damit zu höheren Preisen geführt. Russland hat absolut nichts damit zu tun. In die Ukraine reisen will Deutschlands Finanzminister Lindner, auch will er die Politik hoher Schulden beenden, es berichtet die Süddeutsche Zeitung. Er sieht eine intellektuelle Obergrenze. In der Welt meldet sich zu Wort General AD Roland Carter. Er meint, für die Ukraine werde es schwer, die Eroberungen im Donbass zu verhindern. Aber auch Mehrfachraketenwerfer könnten zum Gamechanger werden. Er formuliert eine psychologische Wirkung. Auf mich lässt er die Wirkung des totalen Krieges. Lieber höre ich da dem Republikaner Richard Hayden Black zu. Dieser kam bereits in Vietnam zum Einsatz. Er weiß, wovon er spricht. Senator war er in Virginia. Black ist der Meinung, dass die heutige US-Außenpolitik von Waffenlobbys bestimmt wird. Um aufzurüsten, braucht man Feindbilder. Aktuell müssen natürlich Russland und China dafür herhalten. Beispielhaft stellt er die Anzahl der weltweiten Militärstützpunkte der USA und Großbritannien den Stützpunkten Russlands und China gegenüber. 900 auf Seiten der USA und Großbritannien, 35 auf Seiten Russlands und Chinas. Wer ist hier der wahre Aggressor? Die Berliner Zeitung schreibt, dass US-Medien Sarah Wagenknecht recht geben in ihren Kriegseinschätzungen. Zitiert wird CNN. Ich zitiere Wagenknecht selbst. Na klasse, mit den 100 Milliarden jetzt, da kann man also nochmal so richtig aus den Vollen schöpfen und so richtig viel Geld zum Fenster rauswerfen. Große Klasse. Aber ich will die Angelegenheit auch nicht verharmlosen. Denn wenn die 100 Milliarden einfach nur verbrannt würden, für nix und wieder nix, für Schrott, dann wäre das natürlich schon schlimm genug. Ich meine, immerhin ist es unser Steuergeld. Und jeder von euch arbeitet dafür hart und hat wahrscheinlich keine Lust, dass dieses Geld in den Orkus fliegt, statt eben für sinnvolle Dinge ausgegeben zu werden. Aber es ist trotzdem noch schlimmer. Denn es findet natürlich auch echte Aufrüstung statt. Und zwar vor allem eine Aufrüstung unserer Fähigkeiten zur nuklearen Kriegsführung. Also wir bereiten uns allen Ernstes darauf vor, Atomkriege zu führen. Das sieht man daran, wenn man sich die Beschaffungslisten anguckt. Dafür, für diese Aufrüstung im Nuklearbereich, stehen nicht nur, aber ganz besonders die 35 amerikanischen F-35 Kampfjets, die man jetzt kaufen will, Stückpreis mindestens 200 Millionen Euro. Weil deren spezielle Fähigkeit besteht darin, Atombomben präzise auf ein bestimmtes Ziel zu lenken. Und insoweit kann man schon sagen, bei der Beschaffung dieser F-35-Bomber und bei der Modernisierung der in Deutschland gelagerten Atombomben, also ich würde schon sagen, das ist die qualitativ größte und damit gefährlichste nukleare Aufrüstung Deutschlands seit dem NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre. Und wer glaubt, dass unsere Sicherheit oder wenigstens unser Abschreckungspotenzial, dass das dadurch erhöht wird, ich glaube, der hat grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden. Denn wenn Aufrüstung Frieden sichert, ja, dann müssten wir gegenwärtig wirklich in der friedlichsten Welt seit Jahrzehnten leben. Denn nicht nur Deutschland, auch andere NATO-Länder, allen voran die USA, haben ja in den zurückliegenden Jahren ihre Militärausgaben drastisch erhöht. Also die Kurve, die wir uns vorhin angeguckt haben, für die USA ist die noch sehr viel steiler. Im letzten Jahr gaben die NATO-Länder 18 Mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Hat das etwa den Ukraine-Krieg verhindert? Ja, es ist ja richtig. Wir brauchen eine Armee, die unser Land im Ernstfall verteidigen könnte. Aber vor allem brauchen wir eine Politik, die sich dessen bewusst ist, dass dieser Ernstfall nie eintreten darf, dass sie alles dafür tun muss, dass er nie eintritt, weil unser Land zumindest nach einem mit Nuklearwaffen ausgetragenen Krieg schlicht nicht mehr vorhanden wäre. Das war doch die zentrale Einsicht, die einst zur Entspannungspolitik geführt hat und auch zu einer Reihe wichtiger Abrüstungsverträge, die allerdings, das muss man immer wieder sagen, in den letzten Jahren nach und nach, und zwar fast immer von den Vereinigten Staaten, aufgekündigt wurden. Und heute laufen die Debatten mehr und mehr in eine Richtung, in denen Kriege auch mit atomaren Waffen als denkbar, als führbar, ja sogar als gewinnbar dargestellt werden. Hat doch unsere Außenministerin gerade vor kurzem noch mal ganz groß getönt, wir müssen die Bundeswehr so fit machen, dass wir unsere östlichen NATO-Partner verteidigen können. Ja, verteidigen klingt ja immer ganz gut. Unsere tollen NATO-Freunde, zum Beispiel Großbritannien und Litauen, die allen Ernstes gerade darüber debattieren, ob sie im Rahmen einer Koalition der Willigen nicht vielleicht Kriegsschiffe an die ukrainische Schwarzmeerküste schicken könnten, um da die russische Seeflotte zu versenken. Na toll, und die sollen wir dann verteidigen, wenn die Russen zurückschießen? Schönen Dank. Grüße an Sarah! Von der Linken zur SPD. Fraktionschef Rolf Mützenich hält Deutschland für keinen geeigneten Vermittler im Krieg zwischen Russland und Ukraine. Zitat in der ARD, weil wir aus Sicht Russlands von Anfang an eine zu klare Haltung an den Tag gelegt haben. Ich grüße mit einem guten Morgen. Der Spiegel zitiert SPD-General Kevin Kühnert. In Bezug auf Mietpreisentwicklungen, es gibt in Deutschland keinen Rechtsanspruch auf Rekordgewinne. Eine gesetzlich festgeschriebene Gewinnerzielungsabsicht für Unternehmen gibt es aber schon, Herr Kühnert. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird seine Anhörung zum SPD-Parteiausschussverfahren fernbleiben, das berichtet der Tagesspiegel. Die Länder wollen den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland schärfen und haben sich auf Änderungen im Staatsvertrag geeinigt. Das teilten die Ministerpräsidenten am Donnerstag nach ihrer Sitzung in Berlin mit. Zitiert wird Malu Dreyer. Auch SPD. Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei Bildung, Kultur und Information. Aha. Zu einem Polizeieinsatz kam es wegen einer überfüllten Bahn von Berlin nach Stralsund. Bundespolizisten mussten Reisende wieder aus dem Zug werfen. Der MDR berichtet, für Mitteldeutschland die Qualität der Badegewässer wird besser. Inzidenz gibt es auch 270,3, Österreich 201,5, steigend. Medienberichten zufolge breitet sich in Portugal eine neue Subvariante des Omikron-Virus aus. Das bewegt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Dieser kündigt neue Maßnahmen für den Herbst an. Ein Sparhostel in Freiburg spricht ein Hausverbot für Maskenträger aus. Die Mund-Nasen-Bedeckung wird dort nur mit ärztlichem Attest akzeptiert, es berichtet Boris Reitschuster, wahrscheinlich sein eigenes Lieblingshotel. Dann berichtet er aber nicht, sondern macht Werbung. Dafür gibt es gleich den Werbetrenner, aber zuvor noch: Der Corona-Sachverständigenrat ersetzt Christian Drosten durch den Virologen Klaus Stöhr. Dieser hat Lauterbach oft scharf kritisiert. Im Interesse der Volksgesundheit keult Lauterbach zurück. Er hält Stöhr nicht für einen Top-Virologen. Der Werbetrenner für Boris Reitschuster, was für einen Spaß wir doch wieder gemeinsam hatten. Kein Spaß, Kuba, ein Tropensturm trifft Havanna. Mindestens 3 Menschen sind ums Leben gekommen. Heftigen Hagel aus der vergangenen Woche kann ich auch aus Stralsund vermelden. Dort ist es heute sonnig und schön. Sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Schauer oder Gewitter im Bergland. Lokale Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Die nächsten Tage werden bewölkter und gewittriger. Die neuen Prepaid-Tarife der Telekom, die sind ja so wie im Restaurant 4 Gerichte auf einmal bestellen. Jeden Tag Urlaub machen. Oder einfach mega viele Extras im besten Netz. Die neuen Prepaid-Tarife im größten und besten 5G-Netz. Inklusive AllNet-Flat und noch mehr Datenvolumen. Schon ab 9,95 Euro für 4 Wochen. Jetzt bei der Telekom. Hier ist Regina Thorst und ich grüße ganz herzlich die Radiohörer von DDR 1. Viel Spaß! Wir zwei sitzen schweigend in einem Weinlokal. Hoffnungslos zerstritten, wie schon so manches Mal. Du trinkst Wein und wartest auf ein Wort von mir, uns wieder zu versöhnen, aber ich sage dir, keine Lösung sein. Schenk uns Ist zu hören auf DDR1 in der Sendung Nimm das Lied als Souvenir mit Regina Toss. Warum nur, warum muss alles vergehen? Warum nur, warum bleibt gar nichts bestehen? Du gehst von mir.

Losgekommen bin ich überhaupt nicht von einem Album, was ich gefunden habe in meinem großen Archiv. Da habe ich mir gleich ein Gläschen Rotwein geholt und habe diese ganze CD durchgehört. Von vorne bis hinten. Das waren die Everly Brothers. Boah, das sind Lieder. Bye, bye, love. Oder Kiss You. Ach, was sag ich? Einfach reinhören. Nehmt euch auch ein Glas Rotwein einfach oder was ihr trinkt, ist mir wurscht. Oder ein Gin Tonic und hört die Everly Brothers. Und das muss man sich überlegen. Das war ein amerikanisches Gitarren- und Gesangsduo. Das waren zwei Leute, die Brüder, waren Brüder auch, Ende der 50er Jahre. Und sie waren die erfolgreichste Gruppe überhaupt noch vor den Beatles. Erst danach kamen die Beatles. Und deshalb ganz viel Freude und viel Spaß bei diesen herrlichen Liedern, die ihr alle kennt. Ja, und nun noch mal mehr Musik von den Everly Brothers. Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, things have really changed since I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed you. Oh yeah. You don't realize what and I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah. You don't realize what you do. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Wake up, please, Susie, wake up. The movie wasn't so hard. Meine musikalischen Erinnerungen. Ach, ja, die Älteren, für die Jüngeren ist das vielleicht ein bisschen ein Problem. Aber Doris Day war ja nicht nur, als Kind habe ich sie, ich weiß noch, diese Filme gesehen, da kriegte ich auch manchmal Angst, wenn sie bei Hitchcock, in Hitchcock-Verfilmung dabei war, eine großartige Frau. Aber die hat auch gesungen, sie war auch Sängerin und einfach viel Freude beim Hören. Das ist etwas von Broadway. Ja, lassen wir uns verzaubern von Broadway. Und dann habe ich noch Don Gibson und Johnny Cash. Viel Freude beim Hören. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. Somehow, 'cause I want you right now. The way you sigh has me waving my conscience bye-bye. You can call me a fickle thing, but I'm practically yours forever, because you're to be kissed. Move over, darling. How can I resist?

wichtig ist nur eins, mein Sohn. Du darfst nie letzter sein. Mein bester Kumpel ist und bleibt mein Vater. Er war schon immer mein allerbester Freund. Ein Mann mit Herz macht nie Theater. Mein bester Kumpel ist und bleibt mein Vater. Aus jedem Jungen wird mal irgendwann ein Mann, den selbst der beste Vater nicht mehr halten kann. Und als ich aus dem Haus ging, da sprach er nicht von Lohn. Er sagte nur, ich wünsch dir Glück und mir einen Enkelsohn. Sein Wunsch ging in Erfüllung, er ist Großpapa. Tag und Nacht ist er für seinen Liebling da. Heute wünsch ich mir als Vater, was immer kommen mag, dass mein Sohn später auch mal von seinem Vater sagt, mein bester Kumpel ist und bleibt mein Vater. Er war schon immer mein allerbester Freund. Ein Mann mit Herz macht nie Theater. Mein bester Kumpel ist und bleibt mein Vater. Mein bester Kumpel ist und bleibt, und das für alle Zeit, mein Vater. Wenn ich nach Hause gekommen bin, dann so aus der Schule, Ranzen in die Ecke, sofort Radio Luxemburg an. Und da wusste ich, da kommen meine Lieblinge, Elvis, Bee Gees und die Beatles. Mann, dann habe ich mich sogar, ich weiß das, ich habe ein Lieblingslied vom Elvis, Love Me Tender. Love me tender, love me true, never let me go. Da habe ich mich mit meinem Musiklehrer sogar gestritten, weil der Elvis immer so in diese Rocker-Ecke gedrängt hat und sagt, das ist ja alles amerikanische Musik, die ist negativ, beeinflusst unsere Jugend negativ und so ein Quatsch alles. Und dann habe ich ihm diese schöne Ballade vorgesungen. Und dann noch andere Titel. Ja, so war das. Also, Sie kennen das alles. Viel Spaß beim Hören. Bee Gees, Elvis und die Beatles. When the evening shadows fall and you're wondering who to call for a little company, there's always me. If your great romance should end and you're lonesome for a friend, darling, you'd need never be. There's always me. I don't seem to mind somehow playing second fiddle now. Someday you want me, dear, and when that day is here, other loves may come and go, but my love for you will be eternal. Bee Gees, hier bin ich, Regina Toss, DDR 1, nimm das Lied als Souvenir. All of a sudden I saw a new morning, I'm locked up, I wanna be free. Courtyard and over the wall, and my friends are waiting for me. 16 people are waiting to get me, hoping to take me outside. I hear the sound of a snub dog behind me. I went along for the ride. My bones, they are aching. My soul must weather the storm. I must run till my back, it is breaking. Desperately I must keep on. 16 people are waiting to get me, hoping to take me outside. I hear the sound of a snub note behind me. Went along for the I need your love.

auf diese Erinnerung. Das Lied als Souvenir. Hallo, hier ist Regina Torst und ich grüße ganz herzlich die Radiohörer von DDR 1. Viel Spaß!

Mit einem Sänger, der uns viel zu früh verlassen hat, war ich öfter bei Veranstaltungen. Und ich muss sagen, der hat auch, ist auch, ja, meine Seele, warme Stimme, tolle Persönlichkeit und so ein Unglück, Bernd Klüver. Viel Freude, viel Spaß beim Hören bei dieser wunderbaren Stimme. Ja, kein Weg ist zu weit für deine Zärtlichkeit zwischen dir und mir, wenn ich dich berühre. Keine Stunde zu spät, wenn es um dich geht, bin ich für dich da und dir so nah. Du gibst mir das Gefühl, das ich spüren will, wenn ich wirklich lieb, was nicht oft geschieht. Und ich gebe dir wirklich alles dafür, weil du mich liebst. Ein Stück von meinem Himmel schenk ich dir, wenn du heut bei mir bleibst. Ein Stück von meinem Himmel für ein paar Stunden voll Zärtlichkeit. Ein Stück von meiner Wolke, die uns den Alltag vergessen ließ. Ein Stück von meinem Himmel für ein kleines Paradies. Ich bin gern schuld am Glück, wenn es um dich geht. Bitte glaube mir, was ich in mir spür. Keine Stunde zu viel, denn das ist kein Spiel. Du wirst mich verstehen, ich muss zu dir gehen. Wenn ich die Stunden zähl, bis ich dich wiederseh, dann bleib ich nicht zurück, denn ich brauch dies Glück. Und ich gebe dir wirklich alles dafür, weil du mich liebst. Ein Stück von meinem Himmel schenk ich dir, wenn du heut bei mir bleibst. Von meinem Himmel für ein paar Stunden voll Zärtlichkeit. Ein Stück von meiner Wolke, die uns den Alltag vergessen ließ. Ein Stück von meinem Himmel für ein kleines Paradies. Na, na, na, na, na. Einen schönen Samstagabend, 18 Uhr, was wäre wenn? Wir stellen uns die Frage, würde es die Vielfalt des klassischen Rundfunks noch geben? Wie könnte so eine Sendung klingen? In den folgenden zwei Stunden überwiegend Titel nach 1990, angereichert durch Interviews aus dem DDR1-Archiv. Gerne können Sie uns schreiben, ddr1@web.de, über Facebook. Besuchen Sie auch www.ddr1.de. Was wäre denn? Ein dicker Dank geht an meine Kollegin Regina Toss für die Musikauswahl in den vergangenen 2 Stunden auf ihrem DDR 1. Ich beginne heute Abend mit Jan Vogler und der klassischen Variante von Michael Jacksons Billie Jean. Sehr interessant. Interviews in der heutigen Sendung mit Neil Frost, mit Phil Hendrix und mit Rainer Schumann von Fury in the Slaughterhouse zur aktuellen Single der Band. Jetzt aber dicke Titten von Rammstein und Thomas Putensen mit Marionetten. DDR 1. Warm und bequem bei der Arbeit, die Stirn eingetaucht in Wichtigkeit, unermüdlich für die gute Sache und immer schön am Thema vorbei, ganz weit. Keine Zeit für das Drama in den Hütten, kein Gespür für die Vögel in der Luft. Vom Gefühl des Guten total besoffen, rauschen sie mit vollen Segeln über den Asphalt. Asphalt, Asphalt, Asphalt, Asphalt. Ihr dürres Geschwätz aus formlosen Mündern ist nur dazu da, um uns die Zeit zu plündern. Sie sind schwer zu ertragen, diese kargen Gestalten, die im wirklichen Leben sich könnten kaum halten. Sie kleben an Stühlen und an minderen Posten, brechen den Schwur, der für sie heilig war. Es muss nur passen, dann tun sie auch hassen und dienen, wenn's anders kommt. Anders kommt, anders kommt. Dem Staatsfeind gar, dem Staatsfeind gar. Sie brauchen kein Ruder, es treibt sie der Wind. Sie haben kein Ziel, denn sie sind blind. Das Knirschen des Kiels wird sie kaum stören. Den ächzenden Stein können sie nicht hören. Sie reden vom Frieden und meinen Krieg, heucheln Verständnis, johlen laut beim Sieg. Sie sind so erbärmlich und talentiert, verdrehen die Wahrheit, medial und geniert. Marionette will niemanden schaden, möcht einfach nur hängen am silbernen Faden. Und wenn der Faden ruckt, zuckt das Beinchen gleich brav, dann hüpft sie umher wie auf der Wiese das Schaf. So springen sie alle gerne auf und nieder, wenn der Meister sie lobt, dann lächeln sie wieder. Marionetten haben meist Mayonnaise im Kopf und können sich nicht rausziehen. Am eigenen Shop. Könnt ich nicht rausziehen am eigenen Shop. Stein können sie nicht hören. Sie reden vom Frieden und meinen Krieg, heucheln Verständnis, johlen laut beim Sieg. Sie sind so erbärmlich und talentiert, verdrehen die Wahrheit, medial und geniert. Jahre das Leben stumpf, der Alltag grau. Verlier Geduld, Verstand und Haare. Ich hätte gerne eine Frau. Und die Hoffnung will mir schwinden, eine Partnerin zu finden, die mir ebenbürtig ist. Nein, da ist kein Glück in Sicht. Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein. Nein, sie muss nicht reich sein, kein Modell mit langen Schritten. Das Blut, einzig Trost sind kleine Hunde. Ein feines Fräulein wäre gut, ein feines Fräulein wäre toll. Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll, ich bin auch gar nicht wählerisch. Am Ende der Geschichte muss sie nicht schön sein. Nein, sie muss nicht reich sein, doch um eines möchte ich bitten. Urlaubsgeld für alle. Gibt's nicht? Gibt's doch. Bei AIDA. Wir schenken euch 150 Euro Bordguthaben pro Kabine für viele Reisen in der Sommersaison. Nur bis 22. Juni. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de. Zu Gast bei mir, Rainer Schumann. Das ist der Schlagzeuger von Fury in the Slaughterhouse. Hallo. Morgen. Wir reden über dein Soloalbum, aber zuvor, Fury sind ja auch am Start. Es gibt eine neue Single, Good Day to Remember. Ist eine gute Zeit, sich zu erinnern? Auf jeden Fall. Das soll nicht heißen, dass früher alles besser war, aber es ist gut, wenn man es irgendwie schafft, irgendwie Zeiten zu kreieren oder auch Momente zu kreieren, an die man sich gerne erinnert. Und weiß ich nicht, positive Ansätze, glaube ich, sind in diesen Zeiten gerade wichtiger denn je, finde ich persönlich. Du bist im Moment sicherlich bei der Tourvorbereitung. Es gibt viele Daten für Fury im Sommer 2022. Ja, da sagst du was. Wer übt, fällt seinen Kollegen in den Rücken. Aber es ist tatsächlich so, ich bin gerade ein bisschen auf den Sprung in den Übungsraum, mich schön ans Schlagzeug zu setzen. Und die Fury-Songs durchzutrommeln. So sieht's aus. Fury haben ja eine große Bedeutung in der DDR. Ihr habt ja mit Radio Orkheit einen Song gemacht für DT64. Kannst du dazu noch was sagen an diese Zeit? Ja, das war immer eine schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne rumschleimen zu wollen, weil ich das so in Erinnerung habe, dass wir, wenn wir Konzerte dort gespielt haben, dass die Leute da super interessiert waren. Die waren aufmerksam, haben gut zugehört und irgendwie das hatte das Gefühl, das ist nicht so von der Stange, sondern die sind wirklich interessiert in dem, was wir da tun und haben es auch gerne mal kritisch beleuchtet, wenn sie es nicht gut fanden. Aber das ist als Künstler sehr schön, vor so einem Publikum zu spielen. Ihr habt ja jetzt sicherlich auch eine ganze Zeit nicht mehr gespielt. Wie sind die Erwartungen an die kommenden Konzerte? Ah, die sind natürlich riesengroß und aber auch gekoppelt mit einer gewissen Unsicherheit, muss ich zugeben, weil meine letzten 2 Jahre waren krass. Jetzt geht wieder alles, in Anführungsstrichen, und ich bin super gespannt und ich freue mich riesig drauf, wieder echte Menschen ohne Masken und die vor uns tanzen und schwitzen und so. Das ist eine tolle Sache. Da bin ich echt, boah, bin ich echt happy, dass das wieder jetzt wieder geht. Hoffen wir, dass keine Viren und Pocken kommen. Es gibt eine neue Single, Good Day to Remember. Die liegt jetzt auch hier schon auf. Wird sicherlich auch ein Album kommen, ne? Diese Frage kann ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau beantworten, weil ich es noch nicht genau weiß. Es ist aber einiges in Planung, das will ich schon mal sagen. Also Fury wird nicht aussterben. Der Gaul, der lebt noch. Im Schlachthaus, wohlgemerkt. So sieht's aus. Good day, have a good day to remember. Fury in the Slaughterhouse. Good Day to Remember, Fury in the Slaughterhouse. Eigentlich haben wir beide uns aber verabredet, um über deine Soloplatte zu sprechen. Die ist diesen Jahr herausgekommen. Was hat dich dazu getrieben, als Schlagzeuger zu einer Soloplatte zu schreiten? Naja, was die wenigsten wissen, ich bin ja als Gitarrist auf die Welt gekommen. Also Schlagzeuger bin ich erst viel später geworden quasi, weil der Schlagzeuger unserer Band damals nicht mehr zur Probe gekommen ist. Und dann war ich auf einmal am Schlagzeug. Ein paar Jahre später ging das dann mit den Furies los. Wir hatten ja einige Bands vorher schon. Und ja, du, was hat mich getrieben? Es ist, was treibt den Künstler an, Songs zu schreiben? Es ist einfach, vielleicht war es auch die Songs sind über mehrere Jahre entstanden. Am Ende hat natürlich Corona da noch mal ganz schönen Anschwung gegeben, weil das dann auch so eine Geschichte ist. Da müssen dann Sachen auch raus und man muss sich auch mit irgendwas wirklich beschäftigen, was einem wirklich auf dem Herzen liegt. Und ja, da sind 10 Songs bei rausgekommen, wo ich mich auch wieder freue, immer wenn ich die live spielen kann und wenn Leute mir Feedback geben und es gut finden, das freut mich halt. Inwieweit unterscheidet sich die Musik von Fury? Das ist ja klassischer Rock, hier ist es differenzierter. Es ist so schwer, wenn man das selber macht, das zu beschreiben oder zu beurteilen. Neulich hat einer hier bei Deutschlandfunk, glaube ich, haben geschrieben, Chanson statt Rock. Vielleicht ist es, weil es auch auf Deutsch ist, ne, und mit den Texten und so, und die Musik ist teilweise auch ein bisschen vielschichtiger, wenn man das so sagen kann. Da hilft nur eins, reinhören. Hört's euch an, Leute! Welche Texte lagen dir am Herzen? Welche Themen? Du, ich hatte einige Texte, die mich sehr bewegt haben, also wo ich die auch wirklich mal jetzt so einen Kanal finden mussten. Ich hatte ja einige Zeit lang ein Projekt geleitet, wo ich mich mit Senioren, also alten Menschen in Seniorenheimen beschäftigt habe und mit denen Musik gemacht habe. Da ging es so um Demenzbegleitung. Das hat mich ziemlich emotional bewegt und umgehauen. Und ich habe Songs über Einzelkämpfer, das heißt also Trennungskinder, die Mama und Papa in verschiedenen Haushalten aufwachsen und wie man damit klarkommt. Dann habe ich ein klassisches Liebeslied drauf, ein Alarmsong, da geht es um den Klimawandel. Und und was eigentlich mein großes Thema ist, ist eigentlich irgendwie Happiness, also positiv durchs Leben zu gehen, ist irgendwie hinzukriegen, die Dinge so voranzubringen, dass es am Ende immer ein Happy End gibt. Yeah. Du bist auf jeden Fall jemand, der auch Gutes tut und hast meiner letzten Frage jetzt gleich schon ein bisschen vorgegriffen. Du hast dich mit Demenzkranken beschäftigt. Gibt es auch einen Film dazu? Erzähl mal. Ja, also das war ein wirklich sehr, sehr spannendes Projekt, was ich da eine Zeit lang initiiert, geleitet habe. Wir sind in Altenheime gegangen und haben dort mit den alten Leuten Songs gespielt, quasi aus deren Jugend oder ich sag mal auch Sturm- und Drangphase, als die sich verliebt haben, als die damals tanzen gegangen sind und so weiter. Und dabei hat man halt gespürt, wie die Musik in der Lage ist, Erinnerungen hervorzurufen, die längst verschüttet geglaubt waren. Also Dinge, wo man gar nicht geglaubt hat, dass die sich daran noch erinnern können. Da sind dann tatsächlich, ich kann mich an eine alte Dame erinnern, die hatte seit 2 Wochen kein Wort gesprochen und dann beim richtigen Titel hat sie dann die zweite Strophe fast fehlerfrei mitgesungen. Und das sind Sachen, die gehen dir ans Herz, ganz klar. Rainer Schumann, dein Soloalbum, ist das ein Einzelwerk oder denkst du, du wirst ein weiteres noch irgendwann aufnehmen? Ich werde bestimmt nicht aufhören, Musik zu machen. Ob es Alben überhaupt noch geben wird in der Zukunft, das weiß ich nicht, weil die Formate, das ändert sich jetzt auch alles quasi täglich. Vielleicht, aber ich werde bestimmt noch was machen. Ob das jetzt auf Deutsch oder wieder mal auf Englisch oder ob ich so EPs mache, das weiß ich alles noch nicht. Aber es wird noch was kommen, definitiv. Einzelkämpfer heißt die Single. Ja, bist du selbst ein Scheidungskind? Nein, weil meine Eltern haben sich zwar getrennt, aber da war ich schon so gut 30. Also deswegen war ich kein Kind mehr. Also deswegen stimmt das Wort in dem Fall nicht. Bei mir stimmt's aber dafür und ich spiele es gerne. Hier ist Rainer Schumann. Streit und Geschrei, dünne Wände und immer live dabei. Bist du schuld? Nee, bist du nicht. Spielen wir Wahrheit, spielen wir Pflicht. Und du sagst, hey, verlieren und gewinnen, aber hey, ist alles nicht so schlimm, ganz okay. Hat alles einen Sinn, für mich ganz normal, dass ich Einzelkämpfer bin. Du hast 2 Familien, 2 Brüder und einen Hund. Eine Woche hier, eine Woche da, das Leben ist bunt. Und es ist gar nicht nur Scheiße, mittlerweile sogar gut. Manches Asche, vieles Glut. Du sagst, hey, verlieren und gewinnen, aber hey, ist alles nicht so schlimm, ganz okay. Hat alles einen Sinn, für mich ganz normal, dass ich Einzelkämpfer bin. Ist alles ganz normal. Du sagst, hey, verlieren und gewinnen, aber hey, ist alles nicht so schlimm, ganz okay, dass ich Einzelkämpfer bin, ist der Rosenkrieg vorbei. Sagst du, hey, verlieren und gewinnen, alles nicht so schlimm, ganz okay. Heute weht ein anderer Wind, für uns alle ganz normal, dass wir Einzelkämpfer sind. Einzelkämpfer sind. Samstag, neue Musik. DDR1. Was wäre wenn? Angenommen hat, angenommen.